der Frühling meiner Tage, wie voller Anmut blühest du, solang ich deine Rosen trage, stößt mir kein Missvergnügen. Kein Missvergnügen zu. Du füllest mir die muntre Brust mit Feuer, Liebe und Geblüte. Du nährst mit Unschuld voller Lust mein immer fröhliches Gemüt. Du füllest mir die muntre Brust mit Feuer, Liebe und Geblüte. Du nährst mit Unschuld voller Lust mein immer fröhliches Gemüte. Was Kummer heißt, was eitle Sorgen, was Grillen, Ehrsucht, Geiz und Neid, das bleibet mir so sehr verborgen, als andern die Zufriedenheit. Was Kummer heißt, was eitle Sorgen, was Grillen, Ehrsucht, Geiz und Neid, das bleibet mir so sehr verborgen, als anderen die Zufriedenheit. Ich leb in ungestörter Ruh und denke nicht auf künftige Plagen. Wie voller Anmut blühest du, geliebter Frühling meiner Tage. Ich leb in ungestörter Ruh und denke nicht auf künftige Plage. Wie voller Anmut blühest du, geliebter Frühling meiner Tage.